Das Sportturnier um den Preis Fackel von Potsdambo, das am 2. Juni eröffnet worden war, ging zu Ende. Am 30. Juni fand im Stadtbezirk Hungnam der Stadt Hamung im Bezirk Südhamgyong eine Abschlussfeier, an der die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Sportler und die Stadtbewohner von Hamung teilnahmen. Der Sportclub 25. April, der in der Gesamtwertung den ersten Platz belegte, bekam einen Wanderpokal. An weitere Clubs und Sportler mit herausragenden Leistungen gingen Medaillen.